herzlich willkommen zum Uncast, Episode 273. Es ist nicht alles Chrom, was glänzt. V2, genau. Warum denn V2? Ja, es gab schon mal eine Folge, die, ich glaube, die 83 oder so, also irgendwann in den 80er-Zahlen. Und die hat auch geheißen, es ist nicht alles Chrom, was glänzt. Aber es hat so gut gepasst, ja. Und ist auch eine Weiterführung irgendwie. Tja, was ist denn hier los? Tja, der Google Nexus Event wurde zum Chrome Event im Prinzip. Ja, die Presse hat sich mehr auf die Chrome Sachen gestürzt als auf die Nexus Dinge. Und das auch mit gutem Grund, weil, die gesamte Präsentation oder der gesamte Event war eigentlich recht unspektakulär präsentiert worden, obwohl die Produkte eigentlich schon ziemlich spektakulär waren. Bei den Nexus-Geräten eben, eher im negativen Sinne, ja, wobei, es ist schwierig zu sagen, und genau das ist nämlich das Problem. Es gab eben bei den Nexus-Geräten nichts, wo man sagte, boah, super toll, muss ich sofort kaufen, ich gehe jetzt sofort in den Store und bestell die, ja. Und bei den Chromecast und Chromecast Audios, ja, obwohl ja zumindest mal der Chromecast schon mal auf dem Markt war, gut, da ist es dann auch so, naja, brauche ich das wirklich, naja, gut, ne, mal sehen. Aber beim Chromecast Audio, da war das, also, das war instant buy, ja. Wobei, das ist eine komplizierte Geschichte, werde ich später nochmal erzählen in der Community-Geschichten, ja. Und ja, deswegen ist das Herausragende gewesen eben Chromecast und Chromecast Audio. Also was ist das? Ganz klar der Chromecast natürlich, wie der normale Chromecast für das TV-Gerät mit HDMI-Anschluss. Diesmal bloß nicht als Stick, sondern als kleine runde Box, die dann an einem HDMI-Kabel quasi hängt. Das geht, weil das Ding ist wirklich sehr, sehr leicht. Ja. Und daran kann man dann wie gehabt das Netzteil anschließen. Verbesserung ist, dass nun auch AC-Netzwerke unterstützt werden. Das heißt eben auch eine höhere und stabilere Datenübertragungsrate und so hoffe ich jedenfalls eine bessere Kompatibilität zu bestehenden Funknetzwerken. Das ist auch sehr wichtig, denn wie ich ja schon mehrmals erwähnt habe, bei mir hat die Chromecast-Installation dank Fritzbox überhaupt nicht funktioniert, keine Chance, und auch die Geräte waren nicht kompatibel dazu, und ich hoffe, nun wird sich das ändern, weil ich meine, Sony Xperia Tablet Z3 Kompakt ist ja nicht unbedingt jetzt ein Exot, ja, und das sollte eigentlich funktionieren, aber selbst mit dem Nexus 4 hat es nicht geklappt, ja, aber das soll sich ja jetzt deutlich verbessert haben. Ja. Weiterhin kann der Chromecast auch dann Full HD ohne Probleme wiedergeben profitiert von den neuen Funktionen der neuen Chromecast App, ja, die also quasi so eine Art Fernbedienungsfunktion mit übernehmen und damit eben noch mehr ermöglichen mit dem Chromecast, ohne dass man eben hier auch groß rumtüfteln muss. Ja, der Chromecast Audio, das ist dann eine Sache, die war sehr, sehr schön. Man hat es im Vorfeld ja schon gewusst, dass es kommt. Ja, und ich war trotzdem positiv überrascht, wie das ausgeführt wurde. Auch hier ist es ein kleines rundes Teil in Form von einer Vinyl-Schallplatte sozusagen. Ja, also diese Rillen sind eindeutig angelehnt an so eine Vinylplatte. Das gibt's nur in Schwarz mit einem zitronenfarbenen Anschlusskabel. Das kann man durchaus mit jedem anderen Kabel ersetzen, wenn einem die Farbe stört. Dabei ist jedenfalls dieses zitronenfarbige Kabel. Und das wird dann eben nicht direkt in den Lautsprecher angeschlossen. Das hat mich ein bisschen gestört. Bei der Präsentation wurde gesagt, jeden herkömmlichen Lautsprecher kann man mit diesem Chromecast in ein Streaming-Device verwandeln. Stimmt nicht. Ganz klar. Der Chromecast Audio hat keinen Lautsprecheranschluss, sondern nur einen Line-Out-Ausgang. Allerdings auch einen Digitalausgang. Das ist so eine kombinierte Buchse. Man kann also sowohl einen Digitalausgang optisch betreiben, einen RCA-Ausgang beziehungsweise eben dann mit dem Klinkenstecker, der mitgeliefert wird. So, aber dieser muss an einen Verstärker angeschlossen werden. Und an dem Verstärker, da hängt dann die eigentliche Lautsprecherbox. Ich weiß nicht, ob das vielleicht bei der Google Marketing Abteilung, ob es das überhaupt nicht mehr gibt, normale Lautsprecher, ob das alles nur noch diese Bluetooth-Lautsprecher sind und man will jetzt hier diesen Line-In von einem Bluetooth-Lautsprecher nutzen. Ja, man hat es früher gesagt, die Aktivboxen, ja. Und dort dann eben das Einstecken, weiß ich nicht. Auf jeden Fall braucht man einen Verstärker und das heißt für eine normale Box, man braucht einen kleinen Verstärker. Ich habe hier dann auch den Chromecast Audio schon bestellt, ja, genau wie den normalen Chromecast. Werde ich dann auch natürlich noch was darüber berichten. Und hier habe ich dann noch einen Verstärker mitbestellt. Ich werde später, wie gesagt, in der Community darüber noch was sagen. Also, das war das, was auch am meisten von der Presse dann berücksichtigt wurde, weil das nämlich quasi eine Konkurrenz zu Sonos ermöglicht. Google will mit einem Software-Update in den nächsten oder in der nächsten Zeit, ja, auch diesen Chromecast Audio Multiroom-fähig machen. Das heißt, man hat verschiedene also man hat eben mehrere Chromecast Audios und in verschiedenen Räumen und dann wird aber eben dieses in allen Räumen sozusagen dann kann das dann angesprochen werden. Das ist gar nicht schlecht. Man kann jetzt auch schon mehrere ansprechen, nur eben nicht gleichzeitig übertragen oder eben so eine Funktion wie das Mitlaufen der Musik sozusagen. Das geht auch nicht und das wird sich da aber eben dann noch per Software-Update ändern. Auch das ist sehr interessant und hat eben da dazu geführt, dass die Nexus-Geräte, und zu denen komme ich jetzt ein bisschen in den Hintergrund gedrückt wurden, ja, das ist unglaublich. Ja, naja. Ja, was hat sich dann hier bei den Nexus-Geräten getan? Also zunächst mal, wie erwartet war die Vorstellung. Alles ist schon vorher geleakt worden und die angekündigten Features, die waren tatsächlich richtig, ja. Muss sagen, bei manchen auch leider richtig, ja. Denn vor allem was das Nexus 5X betrifft, da muss ich sagen, war ich schon ziemlich enttäuscht von den technischen Daten. Aber gut, ich komme jetzt erstmal zum 6P. Das ist ein wahres High-End-Gerät, kann man sagen. Ja, hat sehr gute Leistungsdaten. Im Einzelnen sind das ein 5,7 Zoll Display mit 518 Pixel pro Inch. Dann Gorilla Glass 4 natürlich dabei, ja. Hat ein 16 zu 9 Aspect Ratio übrigens. Interessant für Filmfans, ja. 5,7 Zoll kann man das auch mal tatsächlich benutzen, sowas anzugucken. 12,3 Megapixel, und wenn das jetzt nicht, also wenn das jetzt nicht aus den Schuhen haut, ja, kann ich verstehen, aber die Pixelgröße bei der Kamera ist größer als bisher. Und das bedeutet, dass mehr Licht aufgenommen wird. Somit werden bessere Bilder unter schlechten Gegebenheiten möglich. Und das ist, denke ich, viel wichtiger als also noch mehr Megapixel. 12,3 Megapixel ist nicht so wenig. HTC hat es immer probiert mit 4 Megapixel. Das war wirklich zu wenig. Das ging halt gar nicht. Ja. Aber mit 12,3 Megapixel, ich glaube, das ist man schon auf der richtigen Spur. 4K-Video kann das Teil auch aufnehmen. Gut. Die Front-Facing-Kamera ist mit 8 Megapixel dann eben auch sehr gut. Also die Selfie-Fans werden hier voll und ganz auf ihre Kosten kommen. Und das ist eigentlich auch nicht ganz unwichtig, meiner Meinung nach. Ja. Prozessor, ein Qualcomm Snapdragon 810 V2.1. Und ich möchte das V2.1 genauso betonen wie Google, denn offenbar hat sich da was getan. Also es ist nicht gesagt, dass man jetzt die Wahl hat zwischen Briketts oder lahme Ente, ja, sondern da scheint sich doch was zu tun. Also da wurde doch offenbar was gemacht. Ja, also 2,0 GHz Octa-Core 64-Bit-Prozessor und eine Adreno 430 GPU dürfte genug Power haben, um in nächster Zeit die Bedürfnisse zu decken. 3 GB LPDDR4 RAM ist okay. 4 GB wäre natürlich besser gewesen, aber ich glaube, da kann man nicht meckern, vor allem weil das Raum auch recht schnell ist. Da würde selbst das Herumschaufeln von Apps dann doch recht flink gehen. Interner Speicher gibt es Versionen von 32 GB bis 128 GB, was durchaus okay ist. Vor allem eine 128 GB Version ist natürlich dann traumhaft. Und da ist es auch nicht schlimm, dass das Teil keinen Micro-SD-Karten-Slot hat. Genau. Dann von Akku her dürfte interessant sein, ein 3450 mAh Akku. Quick Charge, ja. Ne? Fast Charging, okay, gut. Ich werde später noch was darüber sagen in der Community. Dann auch hier das natürlich NFC vorhanden, ganz klar, das wird in Zukunft sowieso Standard werden, denke ich mal. Bluetooth 4.2 und ein Wi-Fi AC dürfte auch klar sein. Und was ist noch interessant? Ja gut, LTE habe ich glaube ich gesagt. Die normalen Sensoren und das Gehäuse ist aus Aluminium. Unglaublich, ja. So ist es. Und natürlich ein USB-Typ-C-Anschluss. Was man damit jetzt besonders machen kann, klar, die Lademöglichkeiten sind da besser. Also das heißt, man kann mehr Power an den Akku ranbringen. Sonstige Sachen wurden jetzt nicht unbedingt hervorgehoben. Ich hoffe, dass es dann doch noch bedeutet, dass eben auch die Datenübertragung voll ausgenutzt wird, was eben möglich ist bei USB-C. Das wäre dann doch auch eine schöne Sache. Aber schön zu sehen, dass der neue Anschlussstandard oder zumindest der angehende, der sein sollte, ein bisschen in die Pötte kommt. Ja, das sollte der Standard werden, denke ich. Das wäre ganz gut. So, jetzt kommen wir mal zu dem Nexus 5X. Und das fängt harmlos an, also 5,2 Zoll Display, ja, Gorilla Glass 3 und 12,3 Megapixel Kamera, dieselbe, die auch hier verwendet wird im Nexus 6P. Die Frontkamera ist dann allerdings nur mit 5 Megapixel ausgestattet. Als Prozessor kommt ein Qualcomm Snapdragon 808 zum Einsatz mit 1,8 GHz und Hexa-Core 64-Bit und einer Adreno 418 GPU. Da merkt man natürlich schon den Leistungsschnitt zu dem Nexus 6P. Der sehr enttäuschend ist die Ausstattung in Memory und Storage. 2 GB LPDDR3 RAM nur. Das ist, also das wundert mich sehr. Das ist eigentlich nicht das, was Google selbst noch gepredigt hat, für 2015 eigentlich. Und das Telefon ist ja, wir haben ja schon im Prinzip, wenn man so will, Ende 2015. Das Telefon sollte eigentlich noch bis Ende 2016 einigermaßen aktuell sein. Dann ist es mit 2 GB schon ziemlich, sage ich ganz einfach, ziemlich blöd. Ja. Der interne Speicher 16 GB. Mir vollkommen unverständlich, dass man überhaupt noch ein 16 GB Modell macht. Es gibt noch eine 32 GB Version, also hier hätte ich gesagt, 32 und 64 GB ist heute minimaler Standard. Ja. Und das haben auch einige Leute so gesehen. So wurde bei der Frage- und Antwortstunde des Nexus-Teams dann auch gefragt, warum denn ein 16-Gigabyte-Modell? Ja, und da wurde gesagt, man hat eben versucht, eine Übereinkunft zu bekommen zwischen Leistung und Erschwinglichkeit. Also ich weiß da nicht, wie hoch der Preisunterschied wäre, wenn jetzt 32 GB nur vorhanden wäre. Ich meine, man könnte ja dann gucken, was das dann kostet. Aber ich meine, das ist ein vorgeschobenes Argument. Warum? Ich weiß es nicht. Vielleicht hat das Design technisch da was mit zu tun. Man kann ja nicht einfach beliebig Chips einpflanzen, sondern das Design muss auch geeignet sein, muss auch den Platz bieten etc. für diese Chips. Aber meiner Meinung nach trotzdem so eine Ausstattung bringt man heute einfach nicht mehr raus. Ganz einfach. Ein Single Front Facing Speaker, okay, gut, ja. Damit kann man wohl noch leben. 2700 mAh Akku bei der Displaygröße dürfte das auch ganz okay sein, denke ich mal. Auch hier mit Fast Charging Funktion und LTE ist natürlich auch vorhanden. Ansonsten ist ebenfalls dieses Bluetooth 4.2 drin und AC Wi-Fi. Auch hier der USB Typ C Anschluss. Tja, also das ist ein Mid-Range-Gerät. Ja, kann man sagen, Mid-Range. Und im Gegensatz zum Nexus 6P dann eben auch ganz klar gemünzt an ja, Leute, die nicht ganz so viel Leistung brauchen. Finde ich eigentlich schade, weil viele Leute haben ja gesagt, das höre ich ja immer wieder, ja, die Nexus-Geräte sind gut, aber ich möchte ein kleineres Display haben. Jetzt wäre es doch gut gewesen, wenn zum Beispiel das 5X zumindest mal vergleichbare technische Daten hätte wie das Nexus 6P, bloß halt mit einem kleineren Display. Und ich glaube, das wäre doch vielen entgegengekommen. Jetzt allerdings muss ich sagen, ist das 5X keinesfalls eine Alternative zum 6P. Das sind komplett andere Leistungsklassen. Ja, und dann muss man sich eben entscheiden, welche Leistungsklassen man haben will. Entweder ein schnelles, zukunftssicheres Phone oder eben ein deutlich langsameres, dafür günstigeres Gerät, aber auch mit einem kleineren Display. Also das ist schon eine schwierige Sache. Ja. So, und jetzt das eigentliche Ärgernis bei den Nexus-Modellen. Da komme ich auch nochmal in der Community dazu, aber Leute, es geht nicht anders. Ich muss es leider sagen. Ja, tut mir leid. Aber die Preise sind eine Unverschämtheit ohnegleichen. Sowas habe ich noch nicht erlebt. Das ist eine absolute Frechheit. Warum ich mich so aufreg? Tja. Also man kann ja sagen, okay, ich gehe jetzt nur mal mit den Preisen vom 6P. Ja, da gibt's diese offizielle Preisliste. Ja, dann würde ich mal was sagen dazu. Also es geht nicht so viel darum, dass es 649 Euro kostet. Wobei ganz klar, das wäre mir zu teuer für das 6P. Ganz klar. Ja, nur man kann da durchaus argumentieren, ja, das ist ja von der Ausstattung her ist der Preis angemessen, das stimmt auch, ja, wie das Nexus 6, da war der Preis eigentlich auch angemessen, ja, und man kriegt da ja auch was dafür, Leistung, großes Display, ein großer Akku und, wunderbar, 649 Euro. Aber nicht, überhaupt nicht, wenn das Teil in den USA 499 Dollar kostet. Da fühle ich mich verkohlt. Das ist nicht okay. Ja, und ich weiß nicht, warum das gemacht wird. Ich denke, dass hier Marketing-Idioten, Entschuldigung, Marketing-Experten dahinter stehen, die eben herausfinden, analysieren, wo die Leute bereit sind, wie viel für welches Handy zu bezahlen. Ja, und dann scheinen die wohl gesagt zu haben, ach, in Europa die Deppen. Die hauen für das gleiche Telefon, was bei uns 499 Dollar kostet, hauen die auch 649 Euro raus. So. Das ist für die kleinste Version 32 GB. Kleinste Version. So. Jetzt habe ich gedacht, okay, ja gut, vielleicht, weil es halt außerhalb der USA, ja, da kommt ja, wie man immer so schön sagt, ne, da kommt noch Zoll, also Transportkosten hinzu und die Mehrwertsteuer und Blafasel, man redet sich das immer so schön, ja, aber leider ist dem nicht so. Selbst Großbritannien kriegt das günstiger, ja, mit in Pfund. Und das ist eigentlich, ist es ein Unding. Normalerweise ist es immer umgekehrt. In Großbritannien zählt als Apothekenpreise, ja, und die haben Apothekenpreise für elektronische Sachen. Ja. Da sind die Preise normalerweise immer höher als in Europa im sozusagen auf Festland. Ja. Dann gucke ich weiter. Japan. Okay, Japan normalerweise auch. Das sind die Leute auch normalerweise bereit, mehr zu zahlen. Und die Elektronik ist nicht unbedingt jetzt super billig dort. Also die Preise sind durchaus zu vergleichen mit den europäischen Preisen. Ja. Da kommt es mit umgerechnet, ich glaube, es waren 550 rum so umgerechnet. Viel billiger als bei uns. Inklusive Mehrwertsteuer, inklusive Transportkosten von USA nach Japan. Ja. Das gleiche zählt für Australien, das gleiche zählt für Kanada, das zählt für Hongkong und für Südkorea. Sogar der südkoreanische Won, 670.000 Won ist das, ist deutlich günstiger. Ich glaube, 520 Euro sind das, wenn man das umrechnet, als in Deutschland. Also ich weiß nicht genau, was Google, ob Google hier Europa, in Frankreich kostet es übrigens auch 649 Euro. Ich denke, deswegen im ganzen Euro-Raum wird es gleich kosten. Ich weiß nicht, ob Google hier Europa bestrafen will für das Vorgehen gegen Google oder irgendwas, aber eine rationale Erklärung gibt es dafür nicht mehr. Das ist eine große Frechheit und ich würde mir alleine schon deswegen dieses Handy nicht holen. Ich würde mir das nicht kaufen wegen dieser Frechheit. Unglaublich. Das 64 GB Modell kostet 699 Euro und das 128 GB Modell 799 Euro. Ja, was soll ich da sagen? Unter ferner liefen. Ja, mehr kann ich eigentlich dazu nicht mehr sagen. Ich bin entsetzt. Sauer bin ich nicht. Ich hätte mir das Teil jetzt sowieso nicht geholt. Ja, habe ja jetzt vor kurzem erst ein neues Gerät mir zugelegt. Das heißt, also da persönlichen Groll oder persönliche Enttäuschung, weil ich mir das Gerät jetzt nicht leisten kann oder nicht holen will, da habe ich das überhaupt nicht. Ja. Ich würde sogar noch mehr ausgeben für ein Handy, aber dann bitte fair. Dann muss das Teil auch 729 Dollar kosten, das günstigste in den USA. Dann kann man das für 600 oder zumindest mal 699 in den USA Dollar, genau. Dann können wir für 649 Euro in Deutschland auch mal darüber reden. Ja. Und wenn es 1 zu 1 ist, okay, lasse ich mir es ja auch noch gefallen. Ja. Obwohl der Dollar ja weniger wert ist als der Euro. Das heißt, dann können wir sagen 499 Euro. Ja. Das kann man sagen, ist okay. Das ist gut. Zwar immer noch mehr als 499 Dollar, aber wie gesagt, Mehrwertsteuer und so weiter, ist okay. Kein Problem. Aber sowas, unglaublich. Unglaublich. Geht nicht. Tja, so, jetzt habe ich mich so richtig aufgeregt, aber das wird nicht das letzte Mal sein, wo ich mich darüber aufregen werde. Da bin ich ganz, ganz sicher. Denn wenn die offiziellen Preise vom 5X kommen, da habe ich jetzt noch nichts Definitives gehört, dann wird hier der Preisrant Part 2 kommen. Das kann ich aber euch versprechen. Denn ich glaube nicht, dass die Nexus 5X-Preise hier anders ausfallen im Vergleich zu den US-Preisen. Ja, also wirklich, sowas geht gar nicht. Kann ich das erste Mal, ja, muss ich sagen, kann ich den Leuten nicht empfehlen, sowas zu kaufen. Ja, lieber das Geld für ein anderes Gerät investieren, da kriegt man auch eins mit noch besseren Leistungsdaten, ja, wo man dann etwas fairer behandelt wird. Puh, na gut. Also, übrigens noch, es müsste sich bei noch jemand entschuldigt werden, und zwar die ganzen Android-Seiten, die hier diesen Tizenfu zerrissen haben, der die Bilder geleakt hat von dem Nexus 6P, Was hat der Mipser für Kritik einstecken, ja? So ein Fake, niemals würde Google so einen Dreck machen, ja? Das sieht ja ekelhaft aus. Das würde so eine Firma wie Google niemals auf den Markt bringen. Niemals. Das ist doch Fake. Das sieht man doch im Bild. Tja, und was ist es? Es ist nicht Fake. Es war genau das Modell, das Tyson Fu vorgestellt hat, also ge gezeigt hat, diese geleakten Bilder von dem Nexus 6P. Und damit wäre doch jetzt eigentlich eine Entschuldigung von den Seiten angebracht, die hier gesagt haben, ja, der fake doch nur. Ja? Gar nicht. So. Und jetzt bin ich mal gespannt, ja. Also ich habe zwar gesehen, dass immer noch ein paar kritische Stimmen sind, die sagen, nee, das gefällt mir überhaupt nicht und so weiter. Aber lustig ist doch, wie einige umgeschwenkt sind dann wieder, ja, die vorher gesagt haben, so ein Dreck, niemals würde Google sowas machen. Und dann auf einmal, ah, das sieht ja richtig elegant aus und so, ja. Also, hallo? Also man kann schon die Meinung auch nach dem errichten, was man gerne so hätte, ja. Und naja, egal. Ich fühle mich fast schon in Apple-Land, ne? Naja. Ja, und dann kam noch die große Überraschung eigentlich. Komischerweise auch von der Presse nicht so groß beachtet. Vielleicht, weil sie nicht gewusst haben, wie sie das einordnen sollen. Ja, ich habe ja schon gesagt, dass der Chrome war ja im Mittelpunkt sozusagen mit dem Chromecast, ja. Und jetzt kommt auf einmal dieses Teil hier. Der Pixel C. Genau. Und da haben alle wahrscheinlich erstmal gedacht, ich habe auch erstmal bei der Keynote, also bei diesem Event, hab den Livestream geschaut, habe ich auch erst gedacht, oh, neuen Chromebook. Ja? Und dann gucke ich da genauer hin. Das ist doch kein Chrome da drauf, das ist doch Android. Ja, genau so ist es. Das ist nämlich kein Chromebook, auch wenn er heißt wie das Chromebook, also Pixel. Sondern Pixel C ist ein Android-Gerät. Und zwar eines mit einer vollwertigen Tastatur, ja, und einem recht innovativen Halterungssystem für diese Tastatur. Wird einfach mit Magneten gehalten, aber so fest, dass man sogar das Gerät an der Tastatur halten kann und rütteln kann, was hier auch gezeigt wurde. Sehr schön. Und das ist natürlich toll. Das Tablet an sich sieht eigentlich auch ganz gut aus. Ja. Der Formfaktor, ich habe hier wenig Informationen drüber, also eigentlich auch nur das, was man eben von der Keynote hier gesehen hat bei diesem Gerät. Aber ich bin also überrascht gewesen, wie schön das hier so zusammenpasst. Ja. Die Tastatur kostet übrigens alleine nochmal Geld. Also, naja, gut, das ist ein bisschen unglücklich gemacht, aber gut, was soll's. Da habe ich jetzt eigentlich mit dem Preis weniger Probleme für dieses Gerät. Das sieht wirklich toll aus. Es sei denn, die Preise in Europa unterscheiden sich in etwa so wie die Preise dann beim Nexus P. Also der US-Preis ist okay, der geht vollkommen in Ordnung für das Gerät. Der, wie gesagt, dieses Display ist nicht ganz 4:3, wenn ich das richtig sehe, aber also so ähnlich. Ich weiß nicht genau die Abmessung, aber ich sehe das hier gleich schon, dass es fürs Arbeiten, für Schreiben von Texte, Webseiten, Surfen und so weiter ideal sein wird. Ja, das kann man schon gleich erkennen. Und ach, 1 zu Quadratwurzel 2. Genau. So heißt das. 1 zu Quadratwurzel 2 der Formfaktor. Das sind wieder die Geeks am Werk gewesen bei Google. Die Tastatur, wie gesagt, also vollwertig, das bedeutet, dass sie kaum jetzt schmäler ist. Der Abstand zwischen den Tasten bleibt in etwa gleich wie bei einer normalen Schreibmaschinentastatur. Das ist auch sehr wichtig. Nur so kann man dann eben schnell mit tippen, wenn man eben eine normale Tastatur gewohnt ist. Ja, die Besonderheit eben, es ist Android drauf statt Chrome. Damit stellt sich natürlich wieder mal die Frage nach der Zielgruppe. Also, ja, früher hat Google immer gesagt, Chrome mit Tastatur und Android ist für Touchscreen. Ja, und jetzt kreuzt sich das beides Und ich war eigentlich der Meinung von Google. Ja, also so als Arbeitsgerät finde ich eigentlich ein Chromebook eher besser als jetzt ein Android-System, weil es da halt, sage ich mal, wie soll ich das ausdrücken? Also das ganze Environment ist einfach besser, die ganze Umgebung ist einfach besser für sowas zu machen, mit den Cloud-Apps oder mit den Chrome-Apps, die es da eben gibt. Aber wenn ich mir das so angucke, da muss ich sagen, da fällt mir eigentlich das ein, was wir jedes Jahr sagen, wenn wir neue Chrome-Produkte sehen oder neue Android-Produkte. Da fällt mir gleich wieder die Verschmelzung von Chrome und Android ein. Ja. Wobei hier, wie gesagt, nicht falsch verstehen, das ist ein reines Android-Gerät. Und genau das, finde ich, ist auch das Problem, wenn man das sagt, als Arbeitsgerät dann, ja. Die Auflösung übrigens ist 2560 mal 1800 Bildpunkte, das sind 308 ppi bei dieser Bildschirmgröße. Ja, das ist äußerst hell. Ach, das ist sehr wichtig. Ich glaube, die Bildschirmgröße waren 10,1 Zoll, 10,2 Zoll, ich weiß nicht mehr genau. Aber mit diesem Formfaktor muss man sagen, ist auch das fast schon wieder irrelevant. Die kann man nicht so mit normalen Maßstäben messen. Das Display wirkt viel, viel größer als jetzt beim 16 zu 9 Display, ganz klar. Und man kann auch wesentlich mehr sehen, wenn man auf Internetseiten surft. Es kommt ein Nvidia Tegra X1 Chip zum Einsatz mit einer Maxwell GPU und 3 GB Speicher. Also da hat Google jetzt mal nicht gegeizt und deswegen ist zumindest mal von den technischen Daten her das Gerät recht interessant. Und Leute, willkommen, das ist das neue Tablet. Das ist das neue Tablet von Google. Also da wurde ja spekuliert, kommt ein neues Nexus-Tablet. Das ist es. Heißt jetzt nur nicht Nexus, sondern heißt jetzt Pixel C. Und muss sagen, die Entscheidung ist doch recht gut, wenn man das als Android-Tablet sieht. Ich glaube aber, dass es noch Schwierigkeiten geben wird, wenn die Leute denken, das ist so ein Ersatz für ein Chromebook. Dann werden einige doch ziemlich enttäuscht werden, denke ich. Schauen wir mal, wie das dann ankommt. Auf jeden Fall hat Google wieder einiges riskiert dabei. Ja. Die Geräte, die vorgestellt wurden, kommen auch mit Android 6 Marshmallow, also das Nexus 6P, das 5X und der Pixel C, die erscheinen dann mit dem Marshmallow, das auch nochmal hier vorgestellt wurde. Übrigens, Updates werden schon diese Woche ausgeliefert an einige Geräte. Also wenn ihr zu den ersten gehört, dann könnte es sein, dass ihr diese Woche schon auf eure Nexus-Geräte, übrigens auch sehr erfreulich, wie viele Nexus-Geräte noch geupdatet werden. Ganz, ganz toll. Da könnt ihr also eventuell drauf gefasst sein, dass es schon ankommt. Natürlich, je neuer euer Gerät ist, desto eher werdet ihr das Update bekommen. Das, denke ich, das kann man so sagen. Und ja, wie auch eben schon gesehen bei diesen Android-Developer-Previews, große Überraschungen gibt es eben jetzt hier momentan nicht mehr. Vielleicht gibt es noch ein paar Details später, aber bei der Vorführung, da wurde jetzt nichts Großes Neues gezeigt. Also die neuen Permissions für die Apps, ja, dann dieses DOS-Mode, zu dem komme ich noch, und dann eben so diese anderen, diese Tap on Now oder Now on Tap, ja, genau. Das gefällt mir sehr gut. Und auch das wird dann hier natürlich bei Android Marshmallow drin sein. Aber das wussten wir alles schon. Da ist also nichts Neues. Ja, der DOS-Mode wird erklärt, hier in einem YouTube-Video. Und das muss ich sagen, der DOS-Mode, der bringt bei mir ein bisschen Anlass zur Sorge. Ja, und zwar über das Handling, wie die Nachrichten weiter hier genutzt werden, wie das Gerät sich dann verhält, wenn es wirklich in diesem Dose-Mode ist. Weil ganz, ganz wichtig, oberste Prämisse ist, ich will keine Nachricht auch nur eine Sekunde verzögert, unnötig verzögert sehen. Ja. Von daher ist natürlich die bange Frage, was macht der Dose-Mode? Und so wie die das erklärt, da redet die von minutenlanger Verzögerung, ja, aber im anderen Sinne, Chat-Nachrichten sollen dann also auch gleich übertragen werden. Die sollen also das Gerät aufwecken. Das würde aber voraussetzen, ich meine, in meinem Fall wäre es da nicht so schlimm, ich benutze ja momentan Hangouts, aber das würde voraussetzen, dass die Chat-App die Google Play Services nutzt, um eben quasi dann das Gerät aufzuwecken, wenn eine Nachricht eintrifft. Also diesen Push-Mail-Dienst, diesen Push-Dienst von Google muss da genutzt werden. Und da bin ich noch gespannt, wie das im Detail hier gelöst wird. Ich habe auch schon gesehen und gelesen, einige Entwickler sind eben sehr, sehr beunruhigt deswegen. Außerdem kann das Ganze auch kontraproduktiv sein, wenn nämlich ein App-Entwickler denkt, wie es eben üblich ist normalerweise. Ja, jeder App-Entwickler denkt, seine App ist die wichtigste App auf dem ganzen Handy. Und dann werden zum Beispiel heutzutage werden dann eben so Sachen schon im Hintergrund gestartet, damit die App schneller verfügbar ist. Wird ja einfach im Hintergrund gestartet, wenn man das Telefon bootet und bleibt im Speicher. Ja, einfach so. Und hier habe ich dann die Befürchtung, dass hier die Benutzer einfach hier diesen Dose-Mode quasi umgehen, beziehungsweise umgehen hört sich an, als ob das was Illegales wäre. Nein, es gibt ja eine Möglichkeit zu sagen, hier die App, die soll wach bleiben. Ja. Und ja, dann ist es aber vorbei mit dem Stromsparen. Ja. Und das ist genau das Problem. Also ich bin da äußerst skeptisch und was für mich am allerwichtigsten ist, dass die Nachrichten ohne Probleme und ohne Zeitverzögerung jederzeit durchkommen. Das ist mir wichtiger als der Akku, denn den Akku, den kann ich hier dauernd laden. Ja, unterwegs habe ich auch noch meine Powerbanks dabei. Das ist mir vollkommen egal. Wichtig ist, dass alle Nachrichten wie Mails und auch Chatnachrichten sofort durchkommen und nicht erst verzögert. Ja. Das ist ein Unding. Ja, ich hab's letztes Mal oder vorletztes Mal schon gesagt, das ist so eine Prioritätensache, ja. Aber die haben absolut oberste Priorität, solche Nachrichten. Ja. Absolut. Und die möchte ich haben. Und der Dose-Mode, das ist etwas, das macht mich sehr, sehr, sehr skeptisch. Ja. Dann, was kaum irgendwie außerhalb von der von dieser Vorführung da, von diesem Google-Event erwähnt wurde, ist übrigens Google Play Music Family. Ja. Als ob das nicht gehen wird. Wenn Apple sowas ankündigt, dann wird es das große Ding, Apple familienfreundlich, ja, bietet für mehrere Leute, also für die Familie, einen Plan an, ja, wo man dann eben alle zugreifen kann drauf. Das ist doch fair, super toll, ja. Ja, ja, wenn Google das macht, dann interessiert es keine Sau, ja. wie immer ein bisschen besser für schlappe 14,99 pro Monat, ja, also ich rede jetzt von Dollar, wann Google Play Music für Families bei uns kommen wird, ist die Frage. Und 6 Familienmitglieder, ja, können damit dann diesen Plan nutzen, diesen Tarif nutzen, ja, ohne Mehrkosten, Wahnsinn. 14,99 für 6 Leute. Irre. Ja. Und das heißt, jederzeit anhören, auf jedem Gerät, bis zu 6 Geräte gleichzeitig, das ist doch wunderbar. Ja. Und speziell auch, und das ist ganz, ganz wichtig, die Zugangsdaten müssen nicht auf dem Handy von jemand anderem eingegeben werden, das ist ja auch ein großes Sicherheitsrisiko. Ja. Außerdem hat es den Effekt, dass wenn verschiedene Leute verschiedene Geschmäcker haben und sich verschiedene Sachen anhören, dass dann diese ganzen Empfehlungen, ja, auf die ja also diese ganzen Diensten hier beruhen, die werden komplett ad absurdum geführt. Man stellt sich vor, jemand steht auf Techno, der Partner steht auf, was ist es, hier Popmusik, ja, So, dann kriegt der eine immer die Techno-Lieder vorgeschlagen, der andere kriegt die Pop-Lieder vorgeschlagen, beide raufen sich die Haare, was ist das für ein Dreck, was ich da vorgeschlagen kriege, ja? Also es geht gar nicht. Und deswegen ist es auch so, dass es hier für jeden einzelnen Zugang, also für jeden einzelnen, für jedes einzelne Familienmitglied dann auch eigene Accounts gibt, wo man dann eben getrennt ist von dem Hauptaccount und jeder hat dann seinen Musikgeschmack, seine Playlisten, alles komplett alleine. Das ist auch sehr, sehr schön und sehr, sehr wichtig. Also ein Riesenschritt, 6 Leute für 14,99. Boah, das finde ich mal richtig schön. Wie gesagt, die Rechtevergabe in Deutschland, da hat Google, da kann ich natürlich mit Google mitfühlen. Ob das und wann das hier bei uns kommt, das ist dann die Frage. Eine rechtliche Frage, die wird niemand so schnell beantworten können. Ja, Google Fotos wurde dann auch noch ein bisschen, ich mache ein bisschen hier Druck jetzt, Google Fotos wurde auch ein bisschen verbessert, und zwar demnächst ist die Bearbeitung eines Albums von verschiedenen Personen erlaubt, das heißt, verschiedene Personen können in einem dasselbe Album Bilder hochladen. Ja, eine faszinierende Funktion, die wurde so lapidar angekündigt, einfach so im Kontext, ja, von der ganzen Sache, so bla bla bla bla bla bla, ja, Albums hier können hochgeladen werden, bla bla bla, nächstes. Die Leute sowieso, keiner klatscht, ja, was waren das für Zombies hier von der Presse? Okay, ist es eine Presseveranstaltung? Ich weiß nicht, also die Journalisten, den hätte ich allen in den Hintern getreten, ja. Die würden nicht mehr eingeladen werden, ja. Das wäre schlimmer als Apple, ja. Solche Spaßbremsen, ja. Unfassbar. Da werden die tollsten Produkte vorgestellt und nix, ja, kann klatschen, kann rauen, gar nichts, null. Ja. Die sollen noch rausgehen, die sollen abhauen, ganz einfach. Da können sie es dann daheim im Internet angucken, wenn die solche tollen Spaßbremsen sind. Na gut, auf jeden Fall ist das eine Killerfunktion meiner Meinung nach, ja, ein Merkmal, was durchaus dazu geeignet ist, hier, wenn es richtig angeprangert wird, die Leute wirklich dazu zu bringen, Google Fotos zu benutzen. Ja. Aber da das wie immer enden wird, Google Fotos bietet die Funktion einfach so, ganz tolle Funktion, Wahnsinn. Bietet die einfach an, keiner weiß es, Google macht keine Werbung, macht kein großes Aufsehen, also läuft es im Sande, die Leute wissen das nicht, oder wenn sie es wissen, sagen, naja, so toll kann die Funktion nicht sein, keiner nutzt. Okay, Ende, fertig. Also, ich weiß nicht. Da müsste Google vielleicht noch ein bisschen was von Apple abgucken, ja. Da ist alles Mögliche, ja. Egal was es ist, ist die super tolle Weltneuheit, eine Revolution, ja. Und hier hat man tatsächlich mal eine super tolle Funktion und die wird behandelt wie, oh, egal, hier habt ihr so fertig, ne, so. Ende. Ja, die würde ich propagieren ohne Ende, ja. Neue Dimension. Urlaubsfotos, endlich, oder Eventfotos, Wahnsinn. Alle eure Bekannten können hier in ein Album die Fotos hochladen. Alle haben die Fotos dann zur Verfügung. Wahnsinn, toll, irre. Ja, aber das wird bei Google nie passieren. Also gut, keine Chromecasts und Apple TVs. Da halt erstmal noch Gamecasting. Das wurde ja auch noch gezeigt, genau. Gamecasting für denn Chromecast, das wird noch eine interessante Geschichte. Auch das eine Funktion, die hätte man können mit Trara, Pum, Chinga, Darasa, Teteré ankündigen, ja. Aber nein, die Erweiterung der Spielemöglichkeiten eines Smartphones oder eines Tablets auf dem großen Bildschirm wurde einfach nur abgetan als ja, Zusatzfunktion, so nebenbei mal erwähnen, bla bla, und hin und her, ja. Das ist nicht nur einfaches Screen Mirroring, ja, also da wird nicht einfach nur der Bildschirm vom Handy gespiegelt, das ist ja nichts Neues, ja, sondern der Bildschirm, also zum Beispiel der große Fernseher, wird dann benutzt als Erweiterung für den Bildschirm. Das heißt, also ein komplett neuer Bildschirm wird angezeigt im Chromecast, während man zum Beispiel auf dem Handy oder am Tablet was ganz anderes sieht, zum Beispiel eine Steuerkontrolle oder ähnliches. Ja, man könnte mal vorstellen, unten der Chatscreen auf dem Handy, oben das Spiel, bei zum Beispiel Rollenspielen oder ähnliches, ja, und so weiter und so weiter. Da gibt es viele Möglichkeiten. Also quasi, man hat einen Dual-Screen auf dem großen Fernseher zusätzlich zum Handyscreen. Außerdem sind Multiplayer-Spiele möglich, ja, wo mehrere Personen gleichzeitig das gleiche Spiel spielen können an einem Screen. Ja. Also, wie fantastisch ist das denn? Und das über einen Chromecast. Nicht über Android TV oder so, sondern über einen Chromecast. Wie genial ist das? Eben wurde aus dem Chromecast nochmal so eine Minispielekonsole. Ja. Heftig. Richtig gut. Naja. Also gut, wenn Google hier so diese unspektakulären Ankündigungen nicht macht, ich habe eigentlich keine Lust drauf, hier für Google die Arbeit zu machen und das groß anzuprangern. Deswegen gehe ich auch jetzt mal einfach auf die nächste News-Meldung, die betrifft Amazon. Das ist interessant. Ja, Amazon stellt den Verkauf von Chromecasts und Apple TVs ein. Ab dem 29. Oktober werden die verbannt von Amazon. Der Grund: die Kunden würden irritiert werden, weil bei Chromecast und Apple TV es kein Amazon Instant Video gibt. Und deswegen fliegen diese Produkte aus Amazon raus. Das ist ein einmaliges Vorgehen, das hat es noch nie gegeben, soweit ich das weiß. Aber ich meine, gut, Amazon darf natürlich verkaufen, was sie wollen, das ist ganz klar. Aber es ist schon sehr, sehr seltsam und man fragt sich natürlich, warum gibt es kein Instant Amazon Instant Video auf dem Chromecast und auf dem Apple TV? Warum, wer ist da schuld? Entwickelt Amazon keine App für diese Geräte? Das wäre natürlich äußerst sinnlos, weil Amazon verdient ja mit dem Content. Ja. Oder blockiert Google Apple die Apps? Also gut, Apple, klar, das war, da weiß man jetzt noch nichts, aber blockiert jetzt Google Amazon? Ich weiß nicht genau, was da das Problem ist. Auf jeden Fall kann das natürlich wiederum dazu führen, dass der Chromecast deutlich weniger Absatz findet, denn Amazon ist natürlich einer der größten Internethändler, die es gibt. Und wenn die auf einmal diesen Chromecast nicht haben, dann könnte es durchaus sein, dass die eigenen Produkte, also das Fire TV beispielsweise, eben dann von den Leuten vorgezogen wird. Also es ist schon eine schwierige Sache. Aber ja, ich weiß noch nicht. Also in Deutschland vielleicht hat es noch nicht mal so viel Auswirkung, denke ich. Obwohl, wenn ich mir das angucke, wie der Chromecast auch in Deutschland verkauft wurde über Amazon, das lief ja nicht schlecht. Von den Stückzahlen her und jetzt dann auf einmal nicht mehr verkauft werden, ich weiß nicht. Und im Google Store, naja, den kennt doch keiner, da will ja keiner kaufen. Und doch, da muss ich ja meine Kreditkartendaten an Google geben. Niemals! Ja, weil Amazon ja so viel besser ist mit den Kreditkartendaten. Ach so, ne, halt, genau, da kann man ja ohne Kreditkarte bestellen. Geht das eigentlich beim Google Store auch? Ich glaube nicht. Ich glaube, da muss man eine Kreditkarte haben. Ja, das wäre natürlich dann schon gleich wieder das Ende für den Einkaufsbummel beim Google Store. Naja, gut, okay, also da kann man sich natürlich auch wieder drüber aufregen, aber ich bin mal gespannt, vielleicht kommt es noch raus, warum das überhaupt so ist, wie es ist. Man, in der Vergangenheit hat sich Amazon und Google schon als ein bisschen bekriegt. Das muss man schon sagen. Vielleicht sind es auch einfach hier nur Retourkutschen, so unter dem Motto, du willst das nicht, dann machen wir das auch nicht. So, fertig. Nun gut, NFC Retag, um mal zu einer App zu kommen. Ich habe es letzte Woche schon angesprochen, ja, alte NFC-Tags kann man für alles Mögliche wiederverwenden mit dieser App NFC Retag. Und zwar, ich habe letzte Woche als App der Woche ja dieses NFC-Tools, glaube ich, gewählt. Das war, glaube ich, schon letzte Woche, genau. Auch da konnte man das machen. Wer aber jetzt nur einfach nur seine alten Tags wiederverwenden will und bestimmte Funktionen, bestimmte Aktionen diesen Tags zuordnen will, der ist mit NFC Retag sehr gut beraten, denn die App bietet da verschiedene Möglichkeiten und einfach, vor allem sehr einfach. Man liest also diesen Tag ein Und egal, was da drauf gespeichert ist, das wird hier gemerkt, ja, die ID und eventuell die Inhalte, das, was gesendet wird. Und dann wird diesem NFC-Tag einfach von der App her eine Funktion zugeordnet, so dass man zum Beispiel sagen kann, okay, dieser Tag sollte jetzt zum Beispiel das Handy in den Flugzeugmodus schalten. Ja? Nur als Beispiel jetzt. Ich weiß nicht, ob das viel Sinn macht, aber ja. Jetzt sagt ihr, ja, das kann man doch mit jedem Tag machen. Ja, nur wenn der Tag beschreibbar ist. Ja, wenn ihr aber einen zum Beispiel Read-Only-Tag habt oder ihr habt einen Tag mal programmiert und dann geschützt, das kann man nämlich nicht mehr rückgängig machen, dann könnt ihr hier auch keine weiteren Funktionen drauf programmieren, ja, wie zum Beispiel eine URL, die dann eben eine Webseite öffnet oder sowas. Ja, das geht nicht. Aber mit Retag merkt sich eben euer Geräte interner Speicher, was für ein Tag das ist, und führt dann eine Aktion aus, egal was auf dem Tag gespeichert ist. Und das heißt, auch alte Tags könnt ihr benutzen oder fremde Tags könnt ihr benutzen. Ja, ich habe letztes Mal ja schon gesagt, ich habe zum Beispiel so einen Tanktransponder, ja, und der ist natürlich schreibgeschützt, ja. Dieser Tanktransponder habe ich ja dabei, wenn ich im Auto unterwegs bin, dass ich halt jederzeit an eine Tankstelle fahren kann und dort mit dem Transponder eben bezahlen kann. Und das Interessante jetzt daran ist, obwohl ich an dem Transponder nichts verändern muss, dürfte ich auch gar nicht, kann man auch gar nicht, weil der eben schreibgeschützt ist und auch noch verschlüsselt ist, kann ich aber trotzdem jetzt machen, wenn ich diesen Tag an mein Telefon halte, dass dann entsprechend etwas passiert. Das heißt, weil der ja im Auto ist, kann ich dann sagen, okay, hier, das Telefon sollte ich jetzt in Automodus schalten, ja, Bluetooth aktivieren, volle Lautstärke, und so weiter und so weiter. Und das alles wird ausgelöst nur in dem Moment, wo ich das da dran halte, obwohl ich den Tag gar nicht umprogrammieren kann. Und das ist eine ganz tolle Geschichte, weil NFC-Tags findet ihr mittlerweile in sehr vielen Sachen, auch in Karten, ja, ist teilweise NFC-Transponder drin und in Checkkarten, in Visitenkarten und so weiter. Und da könnt ihr selbst eine Funktion eben dazu auswählen. Zum Beispiel haben manche auf ihren Visitenkarten, ja, eine Funktion, ich meine, das ist ein bisschen abstrakt jetzt, das Beispiel wird wahrscheinlich nicht viel bringen, aber manche haben eine Funktion, dass dann eben die Adresse und die Telefonnummer übertragen werden und in den Kontakten gespeichert wird, also so eine V-Card quasi auf der Visitenkarte per NFC. Das ist der neueste Schrei, super cool. Ja. Aber wenn ihr jetzt wenn ihr so ein Kartensammler seid, ja, und dann wollt ihr vielleicht, okay, mit der Karte, da will ich einfach die Person direkt anrufen, dann könnt ihr das auch programmieren, und dann, wenn ihr dann diese Karte dranhält, dann wird diese Nummer gewählt. Ja. Obwohl ihr an dieser Karte ja nichts mehr machen könnt, normalerweise. Also alle eure alten NFC-Tags, die ihr programmiert habt, auch die zu oft beschrieben worden sind und beispielsweise nicht mehr umprogrammiert werden können, mit diesem Teil könnt ihr diese weiter benutzen. NFC Retag gibt es eine kostenlose Version. Gibt natürlich auch eine Profi-Version mit noch mehr Funktionen, zum Beispiel Tasker-Integrierung und so weiter und so weiter. Sind fast unendliche Möglichkeiten, ja, was ihr dann mit so einem NFC-Tag alles machen könnt. Besonders für Philips Hue Besitzer, ja, mit diesem Lampensystem kann man da auch noch schöne Sachen machen. Ja, da könnte ich vielleicht mal in der nächsten Sendung mal so ein paar Szenarien ausmalen, was man mit so einem NFC-Tag alles machen kann. Das wäre doch vielleicht mal was, oder? Habt ihr Interesse? Ja? Das wäre doch vielleicht was. Okay, also weiter dann im Text. 15.000 Fairphones-Marke wurde geknackt. Das war die magische Grenze. 15.000 Phones mussten bestellt werden, damit diese Finanzierung gesichert ist. Mittlerweile ist Fairphone bei 17.418 Special Edition Fairphone 2s angekommen, und da haben sich auch die Entwickler herzlich bedankt. Damit ist das Ziel auch erreicht und das Fairphone wird ausgeliefert, so wie geplant. Und jetzt hofft man natürlich auf einen problemfreien Herstellungsprozess. Ja. Und ja, ich finde das ganz, ganz beachtliche Leistung, diese 17.418 Vorbestellungen hier für so ein Projekt zu bekommen. Ganz toll. Und dann wird sich hoffentlich nicht nur die Umwelt, sondern auch die Leute, die daran arbeiten und die Zulieferer und alles, werden sich da freuen. Denn das Fairphone ist ja so ausgelegt, dass es möglichst konfliktfrei und möglichst auch fair produziert wird. Das ist immerhin schon mal ein kleiner Fortschritt. Auch wenn hier ja ein Heiligenschein wird da nicht erscheinen, ja, bei dem Telefon, weil eben manche Sachen einfach nicht, ja, sagen wir mal, perfekt gelöst werden können. Aber immerhin, ja. Besser, also ich glaube, mit ruhigerem Gewissen kann man kein Phone kaufen momentan. Kein Telefon. Gut, der Sony Z5 hat die beste Smartphone-Kamera. Das wurde jetzt festgestellt, zwar DxOMark, ja, die testen eigentlich Kameras von Smartphones eigentlich immer ziemlich gut. Haben festgestellt, dass also hier das Sony Xperia Z5 überwältigende Bilder macht, ja, und hier alle anderen verdrängt momentan. Auf Platz 1 war bisher das Samsung Galaxy S6 Edge, ja, und hier auch das Sony dann hier knapp drüber. Auch besser als das Google Nexus 6P, wobei das auf Platz 3 auch weit vorne rangiert natürlich. Das Galaxy Note 4 kommt gleich da hinten her und so weiter und so weiter. Und nur damit ihr ungefähr wisst, wo wie hier die Qualitätsstufe ist, also also auf Platz 7, auf Platz 7 kommt dann, oder Moment, nicht, dass ich jetzt falsch sage, 2, 3, 5, 6. Ja, genau, 7. auf Platz 7 kommt dann das Apple iPhone 6 Plus. Und da könnt ihr also schon erahnen, wie gut die Kamera sein muss bei dem Z5, um so weit vorne zu landen. Also der Apple iPhone 6 Plus hat 82 Punkte bekommen, 87 Punkte das Z5, und das ist dann schon ein deutlicher Schnitt. Also ich finde es gar nicht schlecht. Das Nokia 808 PureView hat übrigens bei 77 abgeschlossen. Und dem wird ja auch nachgesagt, eine gute Kamera zu haben. Also, seht ihr mal. Übrigens, ihr braucht keine Angst zu haben, dass hier irgendwelche Vorurteile sind bei dieser Seite. Also die testen eigentlich alles komplett. Und so wie ich das sehe, auch recht fair. Die kümmern sich eigentlich weniger um Windows, Android oder Apple, ja, sondern die interessiert nur die Kameras, ja, und für Fotos und für Videos, genau. Gut. Samsung Pay, das wollte ich vielleicht noch erwähnen, wird am meisten akzeptiert in den USA. Wer hätte das gedacht? Das Samsung Pay ist der am meisten anerkannte Bezahldienst vor Apple Pay noch. Unglaublich. Ich habe noch gelacht über Samsung Pay, aber vor allem kommt es deswegen zustande, weil Samsung Pay auch die Magnetstreifen benutzt. Ja, also das kommt auch noch in diesen Dienst mit rein, nicht nur die NFC-Tags oder NFC-Bezahlweise. Deswegen muss man sagen, wird es am meisten akzeptiert. Aber naja, ich finde, das ist ein bisschen unfair, das zu vergleichen, weil okay, ob ich jetzt die Kreditkarte so benutze oder über diesen Dienst, ja, okay, es hat schon ein paar Vorteile, dass es dann über Samsung Pay alles läuft, aber ich weiß nicht. Also ein bisschen unfair ist der Vergleich dann schon. Ja. Beim NFC-Bezahlen, also reines NFC-Bezahlen, da würde mich die Zahlen interessieren, aber ich befürchte, wäre dann eine andere Firma vorne. Naja. Ja. Ja, und jetzt komme ich mal zu der Community, und als ob es der Matt Spike gewusst hätte, ja, hat er noch für die letzte Woche geschrieben: Rio, meckere nicht immer über die Preise. Letztlich spiegelt der Preis nur das wider, was der Käufer bereit ist, für ein Produkt zu zahlen. Schlecht wird mir aber, wenn ich sehe, was da beim Obst so aufgerufen wird. Zu Cyanogen: Bisher habe ich noch keine Cyanogen-Version gesehen, die Apps von Microsoft mit dabei hatte. Bisher ist es wohl nur bei der Ankündigung geblieben. Cyanogen ist auch Grundlage vieler anderer Custom-ROMs. Weiterer Vorteil ist hier, Bugs und Sicherheitslücken mal schneller gefixt werden von den Herstellern selber. Klar. Aber gibt es auch viele Nachteile. Solange ich die Apps wählen kann, bleibe ich bei den Custom ROMs. Okay. Lass ich mal so stehen. Und nur ein Cruise-Bike, der jetzt zu einem Livestream der Google I.O. surft, um sich dann neues Smartphone mit Zubehör anzusehen. Tja, lieber Metzbike, hast du dir das nicht jetzt nochmal anders überlegt? Und zu dem Thema Preise, ja, habe ich ja vorhin schon einiges gesagt. Ich glaube, da muss ich nichts mehr dazu sagen. Ich habe jetzt so schön gesagt, Preise sind schade eigentlich, ja. Also, naja, gut, okay. Okay. Ja, Quick Charge ist eine Sache, schön in der Theorie, aber die Rechnung, lieber Alexander, die du hier aufgestellt hast, ist natürlich richtig, ja. In der Praxis ist halt so, dass die Unterschiede nicht ganz so deutlich zu merken sind, weil es ja auch halt auch Grenzen gibt, was die Akkus vertragen, und die werden halt mit einem guten Ladegerät durchaus erreicht. Also 5 Volt, 2 Ampere, das entspricht etwa 10 Watt. Das ist soweit richtig. Ich habe jetzt Ladegerät mit 2,4 Ampere beispielsweise, also geht da auch noch mal ein bisschen was drüber. Ja. Und es gibt auch noch stärkere Ladegeräte, wie ich das zumindest in den USA habe ich gesehen. Ich glaube, der Jerry Hilton Brand von Android Central hat ein 4 Ampere Ladegerät, auch kein 5 Ampere Ladegerät. Natürlich wird bei den Geräten, und das hat der Tim richtig geschrieben, ja, wenn das Smartphone Quick Charge nicht unterstützt, passiert da gar nichts. Das Phone handelt mit dem Netzteil auf Protokollebene die Spannung aus, die es kann. Richtig. Aber man wird überrascht sein, wie hoch die Spannung verarbeitet werden kann, ja, von diesen Geräten. Also es wird deutlich, das kann man deutlich probieren, wenn man jetzt zum Beispiel 1 Ampere anschließt und 2,4 Ampere, sind die Zeiten unglaublich viel kürzer fürs Laden. Und wenn ich dann so lese, 15 Minuten für 7 Stunden telefonieren, da muss man natürlich auch noch fragen, okay, in welchem Modus ist dieses Handy? Daten aus, GPS aus, Bluetooth aus, ja, dann 7 Stunden oder all in, ja, und surfen dabei, Bildschirm an, 7 Stunden? Das ist natürlich die Frage. Nur, also wenn ich das normal im Standby liegen habe, mit allem angeschaltet, ja, dann kann ich hier das Tablet Z3 kompakt mit meinem Ladegerät in 15 Minuten auch 7 Stunden aufladen, dass es 7 Stunden hält im Standby. Also ohne Probleme. Ich würde sogar noch sagen, länger hält es dann. Ich meine, es wird zwar schon ordentlich warm, der Anschluss, ja, der Magnetladeanschluss bei den 2,4 Ampere, aber ja, es geht. Und der Controller lässt es auch durch, und ich bin ja überzeugt davon, dass das Tablet hier auch noch mehr vertragen würde an Spannung. Nur habe ich eben kein Ladegerät mit mehr. Und die Controller, die passen da schon auf, dass da eben jetzt nicht der Akku sagen wir mal, überlastet wird. Also mehr als verarbeitet wird, wird auch nicht gezogen, das ist richtig, aber man wird überrascht sein, wie viel die Akkus ziehen. Und genau da ist das Problem ja auch bei dem Quick Charge. Die Akkus sind oftmals die gleichen Akkus, die verbaut werden in anderen Geräten, die kein Quick Charge haben. Und da stellt sich dann schon die Frage, inwiefern oder wie groß dann die Unterschiede eigentlich sein können, wenn man maximale Spannungen anlegt, die verarbeitet werden kann an den Ladeport oder ein Quick Charge Ladeport. Ja, das ist schon die Frage, und oftmals sind da eben in der Praxis die Unterschiede gar nicht mal so groß. Gut, dann haben wir noch was, und zwar, das war glaube ich in eigener Sache, ja genau, hier, ja, Chromecast gekauft. Ich habe einen Chromecast gekauft, ja, zuerst einen normalen Chromecast, weil ich ja haben will, dass der jetzt endlich ja, dass ich dann endlich hier zum Laufen bekommen kann, ja. Und den Chromecast Audio habe ich mir dann später noch gekauft. Ja, ich war dann jetzt ganz sicher, ich wollte erstmal schauen, habe dann aber günstige Verstärker gesehen, die ich direkt an die Box schrauben kann, beziehungsweise anbringen kann. Schauen wir, vielleicht nicht ganz so gut. Und Da habe ich mir jetzt auch noch einen Chromecast Audio bestellt. Test folgt dann gleich, wenn er eintrifft. Und dann, ja, werdet ihr mal sehen. Mein Test, ich hoffe, dass ich ihn testen kann. Dass der Test weitergeht als bis zum Versuch des Einbringen ins Netzwerk. Ja, dann ist es ja das letzte Mal gescheitert. Aber wie gesagt, der neue Chromecast soll ja wesentlich besser sein mit der Kompatibilität bei Netzwerken. Gut, dann komme ich noch zur App der Woche. Diesmal hat es eine Wetter-App mal wieder geschafft. Ja, es scheint ja nichts Faszinierendes zu geben als die Wettervorhersage. Ich erwische mich aber auch ständig, dass ich oft Google Now check, wie das Wetter wird. Ja, aber viel eleganter und schöner mit tollen Animationen, je nachdem, wie das Wetter auch wird. Kriegt man mit Weather 360 Forecast and Widget, ja, Wetter 360. Das Video, das müsst ihr euch mal angucken, es ist episch, das Video, also die Musik und richtig dramatisch und wahr. Ich weiß nicht, aber ob das jetzt einer Wetter-App gerecht wird. Aber ja, es ist auf jeden Fall eine schöne Sache. Diese App bietet einiges, nicht nur ein ganz, ganz tolles Widget, das unglaublich anpassfähig ist, sondern bietet auch sehr viele Informationen, 10 Tage Wettervorhersage beispielsweise, Mondphasen, ja, diese Forecast, die Wettervorhersagen werden auch mit Animationen unterlegt, ja. Man kann die Intervalle auch einstellen, ob man das nur manuell updaten will oder 15 Minuten, 30 Minuten oder und, also so wie man das gerne hätte. Die Wettervorhersage kann man auch in die Statusbar legen, ja, so dass man auch immer dort das Wetter quasi sehen kann oder überprüfen kann, ohne dass man hier mit dem Widget Platz auf dem Screen verbraucht. Wer das nicht will, natürlich sind dann die Animationen nicht da, die schönen auf dem Handy-Display, ja. Und das ist ihr werdet lachen, das ist auch ein großes Ding, finde ich. Denn diese Wetteranimationen sehen wirklich ganz, ganz toll aus. Und wie gesagt, je nachdem, was da gerade für ein Wetter anliegt, ist es auch spektakulär, ja. Sieht wirklich gut aus. Und man kann auch viele verschiedene Locations anlegen, also Orte, die man dann eben einfach mit Slide, mit dem Finger hin und her schieben kann und dann eben das entsprechende Wetter für diese Position sehen kann, inklusive auch wieder Vorhersagen und so weiter. Auch natürlich, und das ist die hauptsächlich benutzte Funktion, die jetzige Position, ja, von dort aus dann eben das entsprechende Wetter und die Vorhersage, auch das ist natürlich mit drin. Und ein riesiger Online-Theme-Store gibt es da auch, denn für dieses Weather 360 ist natürlich auch ist natürlich auch eine Uhr integriert, ja, und da gibt es dann unzählige Digitaluhren und Analoguhren, die man dann nachinstallieren kann, und auch Weather-Icons, ja, und je nachdem, wie man, was für ein Design man will, kann man dann das entsprechend laden. Wie gesagt, sehr viel Auswahl, ja, zusätzlich eben zu diesem Home-Screen-Widget, das ebenfalls sehr anpassungsfähig ist und in verschiedenen Größen eben zu sehen ist. Also es gibt alles Mögliche da drin, auch eben hier Analog Clock, Digital Clock, auch die Batterieanzeige ist mit drin, ja, man kann sogar den Dual Clock machen, ja, und so weiter und so weiter. Also jede Menge Sachen. Jo, App der Woche, Weather 316, Wetter 360, Weather 360, das ist für die Weather-Fans ja sehr, sehr spannend. Und damit sind wir auch am Ende vom Ancast für diese Woche. Wie immer, wenn ihr Fragen, Anregungen oder Infos habt, nur her damit. Google Plus Ancast oben in der Suche eingeben und dann Ancast Community wählen. Dort geht's ab mit euren Sorgen. Oder ihr kommt einfach auf die Seite. Dort findet ihr dann auch alle Links und Informationen dazu, zu dieser Folge. Ancast.thenetcast.com. Ancast.thenetcast.com.